Ja, hallo und herzlich willkommen zum bereits fünften Connectcast. Dieses Mal werden wir uns nach der Vorstellung der aktuellen News dieser Woche wieder einem speziellen Thema widmen, das wir für euch ausgesucht haben. Dieses Mal ist das Thema Heiji und Kazuha, also insgesamt über Osaka und die dort wohnenden Charaktere. Ja, mit dabei ist heute die Moni. Hallo. Dann Sarah. Juhu. Und als Stargast für die für das Thema nachher haben wir noch Nadel heute eingeladen. Hallo. Ja, ich würde sagen, am besten stellst du dich einmal vor, da die Hörer dich ja noch nicht so sehr kennen, damit wir auch einen Überblick haben, wer uns denn hier heute durch die ganzen Themen begleiten wird. Ja, okay. Hallo, ich bin Nadja. Und ja, wahrscheinlich kennt ihr mich besser unter den Nicknamen Nadel 2000. Ja, was soll ich denn noch sagen? Vielleicht wie alt, woher? Ich bin 13 Jahre alt. Und ja, aus der gleichen Stadt wie Sarah, aus Wegberg. Ah ja, okay. Wir werden dich dann wahrscheinlich nachher noch im Hauptthema hören. Jetzt fangen wir, wie jede Woche eigentlich, würde ich sagen, erstmal mit den aktuellen Themen dieser Woche an, die wir noch besprechen müssen. Da fangen wir einfach direkt mal an mit dem Kapitel 729, das ja diese Woche neu erschienen ist. Darin wird der Fall um Conan und die Detective Boys fortgesetzt, die sich in einem Haus befinden. Wer nicht weiß, worum es sich in diesem Fall dreht, der sollte auf jeden Fall den letzten Conan-Cast nochmal anhören, denn dort haben wir bereits Kapitel 728 besprochen, was der Anfang dieser Kapitelserie war. Ja, in Kapitel 729 öffnet Conan zuerst mal den Sarg, über den Genta letztes Mal gestolpert ist. Er findet dort nichts vor. Dann ertönt plötzlich wieder die Musik und Conan glaubt, dass der Mörder des Jungen, der ja angeblich laut des Tagebuchs gestorben ist, die Gruppe mit Musik aus dem Haus vertreiben will. Dann finden sie später noch einen Puzzle, wo es eine Genta für eine Schatzkarte aus Monster Getter 3 oder so hält. Ja, worum es sich genau handelt, das wird nicht klar, aber es sind auf jeden Fall viele kleine Teile, die es zusammenzusetzen gilt. Plötzlich verschwindet Ayumi, und alle denken natürlich, die wurde von der Person, die in diesem Haus ist, gefangen genommen, was sich aber als nicht wahr herausstellt, denn sie taucht wenig später wieder auf und hat, weil sie ist von der Gruppe abgekommen, weil sie irgendwo heißes Wasser auf dem Boden sah und dann war da noch ein Fotoapparat oder sowas. Und dann sieht Conan sich am Ende des Falls oder des Kapitels noch einmal die Tagebucheinträge ein und auch diese Puzzleteile, die er da gefunden hat. Und als sie sich dann zusammen zurück in den Raum des Pianos begeben, da sind auf einmal die Rucksäcke verschwunden und Conan hat das Rätsel um den Fall angeblich gelöst. Meint er auf jeden Fall. Und jetzt geht es im nächsten Fall, nicht im nächsten Fall, sondern im nächsten Kapitel, das ja kommenden Mittwoch erscheinen wird, darum wahrscheinlich um die Auflösung des Falls, sodass wir dann in 2 Wochen einen neuen Fall erhalten werden, in dem es dann wieder heiß hergeht. Die Auflösung des nächsten Falls erhaltet ihr dann auch im nächsten Conan-Cast. Dann solltet ihr auf jeden Fall wieder einschalten, wenn wir euch dann erklären werden, worum es dann in dem Fall genau ging und wer das Kind da ermordet hat oder was es mit dem Ganzen überhaupt auf sich hat. In Frage, als Täter kommen ja eigentlich nicht viele. Das ist mal wieder die ganz neue Seite von Aoyamas Zeichenstil. Ja, dann würde ich sagen, mache ich einfach mal weiter, weil ich der Einzige bin, der sich hier mit den aktuellen Themen dieser Woche auskennt, mache ich einfach mal weiter mit der Episode 569, die ja den Abschluss der aktuellen Anime-Handlung darstellt, die auf dem Manga basieren. Nächste Woche oder diese Woche, dieses Wochenende gibt es wieder eine neue Filler-Episode. Sehr traurig, aber wenn sich die Anime-Produzenten nichts Besseres ausdenken können, dann soll das eben auch so sein. Ja, letzte Woche gab es die Auflösung des Falls um Shiratori in Episode 569. Darin wurde Nami Kasakura als Täterin des Falls überführt und stellt sich dann doch nicht als Shiratoris erste große Liebe heraus. Das erkennt er am Ende irgendwie. Wie genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Der Fall ist schon ziemlich lange her. Ich habe den Anime nicht gesehen, sondern beziehe mich einfach mal auf die Kapitel, die irgendwann ja mal rausgekommen sind. Ja, dann taucht auf jeden Fall Sumiko Kobayashi auf. Das ist Connens Klassenlehrerin. Und da, sie hat auch ziemlich Ähnlichkeit mit mit Shiratoris Jugend- oder Kindheitsliebe und sieht auch Sato ziemlich ähnlich. Und das ist eben das Ende des Falls, dass sie sich wieder versöhnen oder auch zusammenkommen. Kann man gespannt sein, wie sich das weiterhin entwickeln wird. Ich will jetzt hier noch nichts vorspoilern, wenn es denn vielleicht was vorzuspoilern gibt. Seid ihr einfach gespannt. Ich denke mal, da kommt noch sicherlich noch irgendwas. Bald später. Ja, dann könnte ich vielleicht noch mal erwähnen, dass es im April zu ganz vielen Remastered-Episoden kommt. Also remasterte Folgen. Das sind Episoden, also alte Episoden, die neu aufgelegt wurden. Also nochmal von den Anime-Produzenten für den Anime umgesetzt wurden. Also wurde eine Episode, ein Fall praktisch zweimal für den Anime produziert, einmal in einen alten Fassung, und dann kommt er irgendwann nochmal neu raus. Mit neuen Grafiken und in HD oder was ich was, was da alles kommt. Ja, auf jeden Fall werden da im April noch sehr viele dieser Folgen zu Gesicht bekommen. Das ist auch sehr traurig. Ich weiß nicht. Aber am Ende kommt dann auf jeden Fall noch der 13. Kinofilm ins japanische Fernsehen. Also auf jeden Fall ein Grund für alle Japaner, mal den Flimmerkasten einzuschalten. Dann fange ich einfach mal mit dem dritten Thema dieser Woche an. Das ist natürlich wieder der Schreibwettbewerb. Genau, da haben sich bisher nur 3 Artikel angemeldet. Ich rufe an dieser Stelle noch einmal alle Hörer dieses Casts dazu auf, dass ihr vielleicht auch mal einen Artikel schreibt und den dann da anmelden könnt. Ja, und ich sage euch gleich, weil ich werde mich auch noch anmelden. Ich weiß zwar noch nicht mit welchem Artikel, aber ich werde noch einen schreiben. Und ich kann euch sagen, ich bin keine ernsthafte Konkurrenz. Aber ihr solltet es auf jeden Fall versuchen. Und wenn ihr euch anmelden wollt, im Wikipedia ganz oben, zum Beispiel auf der Startseite, im Content, ist ein Link eingebaut in dem Satz, wo es über den Schreibwettbewerb geht. Genau. Und den findet ihr übrigens auch auf der Hauptseite. Den habe ich diese Woche dann neu eingebaut. Als Administrator hat man ja so seine Rechte. Ja, ich werde nicht teilnehmen, ich werde in der Jury sitzen, wie ich letzte Woche auch schon gesagt habe, und dann eure Artikel kritisch bewerten. Nee, ich werde dann natürlich ganz sachlich rangehen und dann die Artikel nach ihrer Qualität und Aktualität und was weiß ich was, Bebilderung, was ich was alles bewerten und dann halt den Besten heraussuchen. Ich hoffe mal, dass ihr vielleicht noch Anreiz habt, jetzt auch teilzunehmen und euren Artikel dort anzumelden. Vielleicht werdet ihr besser als Moni, wer weiß. Keine schwere Aufgabe. Ich kann dir ja helfen. Nee, das mache ich nicht. Das wäre ja Schummler. Verzerrung. Genau, soweit die News dieser Woche. Ich denke mal, dass wir im Laufe der kommenden Woche, da kann ich jetzt gleich nochmal was zu sagen, da werden wir sicherlich noch ein paar neue Trailer oder Teaser zum, ich denke mal eher Trailer zum 14. Kinofilm erhalten, der ja bald im April in den japanischen Kinos laufen wird. Genau. Der offizielle Trailer ist zwar schon raus, aber bei Film 13, da erinnere ich mich immer gerne dran, das war mein erster Film, den ich so in Japan offiziell so live miterleben konnte, wie er veröffentlicht wurde und was davor alles war. Da gab es dann noch ziemlich viele Trailer, da muss ich mal appellieren. Hier ein paar neue Trailer hier, Leute. Nicht nur einen offiziellen, der ist zu wenig. Ich will mehr Informationen. Genau. Ein ja. Stachel. Vielleicht erhalten wir nächste Woche auch noch Informationen darüber, ob neue Anime-Episoden umgesetzt werden, was nach dem April kommt. Ist aber sehr unwahrscheinlich und dann halt eben das Kapitel 730. Da könnt ihr auf jeden Fall den nächsten Conancast einschalten und dort die News anhören, wenn euch das interessiert. Genau, dann würde ich sagen, schließen wir an dieser Stelle das die News-Section für diese Woche ab und begeben uns zu dem großen Thema dieses Content-Casts. Ja, und da würde ich einfach mal sagen, haben wir jetzt ja hier unsere Expertin oder unsere zwei Experten. Das ist ja zum einen Nadel, die heute extra mal dabei ist. Und dann natürlich Sarah, die sich schon seit gefühlten fünf Jahren ein bisschen was freut. Fünf Jahre. und es auch immer tut, wahrscheinlich. Deswegen haben wir heute die ganzen Themen alle, mehr oder weniger auf die beiden Personen aufgeteilt. Ich werde sehr wenig sagen, da ich mich mit dem Thema eigentlich so gut wie gar nicht auskenne, muss ich auch mal sagen. Aber meine Meinung werdet ihr am Ende auf jeden Fall noch hören und ich habe euch ja schon über die ganzen News informiert, also macht das ja sicherlich nicht so viel. Ja, und da würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit dem ersten Auftreten von Hey G direkt in Band 10 und da wird euch jetzt erstmal Nadel etwas Genaueres drüber erzählen. Ja, also in Band 10 und eben Episode 49 tauchte Heiji ja ganz plötzlich in der Detektei Mori auf, um Shinichi Kodoro kennenzulernen. Naja, und da er ja nicht anwesend ist, dieser liebe Shinichi, geht Heiji einfach mal mit Kogoro ran und Kon zu einem Fall. Und denkt sich dann im Gedanken so, dass es ein, wie kann man sagen, ein Detektivwettstreit gegen Shinichi Kodo ist. Ja, und ja, ein Duell mehr oder weniger. Ja. Ja, vorher hat er dann Kon ja auch so diesen chinesischen Knollenwurzel-Schnaps gegeben, sodass Konnen kurzer Zeit später dann wieder zu Shinichi wird und Heiji muss dann feststellen, dass Shinichi doch ein bisschen schlauer ist als er selber, ne? Und ja, da er ja die falsche Fallauflösung hatte und Shinichi dann die richtige. Ja. Also ein ziemlich großer Sturkopf, wenn man das mal so nimmt. Ja. Ja, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass Conan Heiji auch mit seinem Betäubungspfeil den schlafenden Kogoro nachahmen wollte, also den schlafenden Heiji. Aber dann. Was ist aber nicht in der ersten Folge. Rache von Sherlock Holmes ist das. Ja. Genau. Das ist Rache von Sherlock Holmes und dann schlaft Heiji. Nicht? Conan. Ja. Das ist Shinichi. Also wir sehen, Philipp hat keine Ahnung. Also, war es nicht im. War das nicht im Manga so, dass sie da. Das mit nein, der, das war nein. Das mit der Giftnadel oder nicht? Wo die da. Ja, das war ja, das mit der Giftnadel, aber. Da findet er das doch raus. Nein. Nein, der findet das erst um die Rache für Sherlock Holmes raus. Ich halte mich am besten mal ganz raus, denn hier. Ich habe eh keine Ahnung. Macht mal ruhig weiter. Nachdem dann hier jetzt Heijis erster Auftritt vorgestellt wurde, dann machen wir einfach mal direkt weiter mit Kazuas ersten Auftritt und da. Kann Sarah uns jetzt was drüber erzählen? Kazuha ist das erste Mal in Folge 124. Das ist im Manga Band 19. Und die Folge heißt Der Serienmörder von Osaka. Und Kazuha tritt auf, als Heiji mit Ran, Conan und Kogoro in Osaka in ein Restaurant geht und dort eigentlich Okonomiyaki essen will. Oder was ist das andere? Nee, Okonomiyaki, genau. Und dann geht Heiji mit seiner Mutter telefonieren, während dann Kazuha kommt und meint, Ran zu beschuldigen, dass sie etwas mit Heiji hätte. Und Kazuha denkt auch, Ran sei Kudo. Aber dann kommt Heiji wieder und meinte dann, dass Kazuha Unrecht hätte und Kudo ein Typ sei. Ja. Das war erstmal ziemlich amüsant. Dann erzählen Kazuha und Heiji, dass sie früher, als sie Kinder waren, mit Handschellen zusammengekettet waren und seitdem meinte Kazuha, dass sie durch stählerne Bande für immer miteinander vereint werden oder sowas. und hat ihnen zwei Talismänner, ist die Mehrzahl, gemacht mit jeweils einem Handschellenglied. Ja, im weiteren Fall geht es dann nur noch darum, dass eben ein paar Leute ermordet werden. 4 Stück oder so, oder 3 Stück, keine Ahnung. Mit jeweils dem Messer durch Brieftasche, aber das ist ja jetzt nicht zum Thema Heiji und Kazuha. Und am Ende wird Heiji dann angeschossen und muss dann ins Krankenhaus und Krankenwagen, denken dann alle, er stirbt. Demnach umarmt Kazuha ihn dann und dann schreit er sie allerdings an, dass er sie in Ruhe lassen soll, dass sie ihn in Ruhe lassen soll. Und ja. Ja, das war eigentlich Kazuhas erster Auftritt. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal direkt weiter mit der Beziehung von Heiji und Konnen zueinander. Und da haben wir Moni heute für eingeteilt. Ja, ich werde mich auch mal wieder zu Wort. Also, Heiji wusste ja am Anfang nichts von Konnen als Detektiv sozusagen, sondern nur als Konnen, den kleinen Bengel, der halt mit rumläuft. Ja, und am Anfang hat er das überhaupt nicht gecheckt und er hat sich halt ein wenig geärgert, was der am Tatort macht und so. Ja, und dann bei Rache für Sherlock Holmes, wie wir eben vorhin gesagt haben, hat er ihn enttarnt und weil ihm ja auch vorher schon aufgefallen ist irgendwie, dass da irgendwas nicht stimmt, weil der kleine Junge nach Spuren sucht und plötzlich total intelligent daherredet, das ist ja total untypisch für den 7-Jährigen. Und wo Heiji dann Conan eben enttarnt, ich meine, der kann das dann irgendwie nicht mehr abstreiten, Conan, und naja, in dem Moment ist halt Conan abgesehen, Heiji abgesehen von Professor Agasa, weil Ai ist ja auch noch nicht da, so die einzige Bezugsperson und eigentlich auch sowas wie ein bester Freund, weil Heiji ist vielleicht nicht so oft da wie Genta oder Mitsuhiko, aber Heiji ist halt geistig voll auf Konnens Niveau und ich denke halt, das macht auch die Freundschaft zwischen ihnen aus, dass sie einfach beide immer voll alles checken und dass sie halt auch dieselbe Leidenschaft haben, macht eben ziemlich viel aus, weil sie sind beide sozusagen Meisterdetektive. Ja, obwohl sie noch so jung sind und sie teilen wirklich viel miteinander. Ja, und Heiji hat halt am Anfang noch so eine Abneigung, sag ich mal, gegen Shinichi, beziehungsweise eben Conan, weil es geht ja nicht an, dass Shinichi besser ist und so. Ja, aber dann machen sie auch ziemlich viel zusammen und so. Und auch in der Folge, wo mit dem Rätsel, wo Heiji nach Koshien will und Kazuha ins Theater, da macht er eben auch noch ziemlich viel mit Conan, sag ich mal. Und er hat halt auch schon ziemlich viel mit Conan durchgemacht eben. Und er vertraut ihr auch alles an und Conan geht halt, kann eigentlich nur zu Heiji gehen, wenn es um Sachen wie Ran geht. Weil. Und umgekehrt auch! Ja. Weil wenn Conan da jetzt ankommt zu Professor Agasa, ich meine, der ist ein wenig zu alt, glaube ich, für Tipps, für die Liebe. Und die kleinen Bimfis von den Detective Boys haben es auch noch nicht so drin, würde ich sagen, und haben auch noch nicht so die Ahnung. Und dann geht er halt zu Heiji, und Heiji gibt ihm halt auch wirklich gute Tipps. Und ja, ich denke, Heiji ist für Conan schon ziemlich wichtig. Ja. Dann würde ich einfach mal sagen, machen wir gleich mal direkt weiter mit der Verbindung von Kazuha zu Ran. Also da ist ja auch wieder eine ziemliche Ähnlichkeit wie bei Heiji zu Conan. Und da wird uns jetzt der Stargast für heute, Nadel, noch etwas drüber erzählen. Ja, also nachdem Kazuha Ran ja ziemlich in der ersten Folge, wo Kazuha drin ist, ziemlich angemotzt hat, dass sie sich ja von Heiji fernhalten soll, hat sich eben eine Freundschaft gebildet. Ja, kann man so sagen, glaube ich, oder? Und seitdem reden die auch ziemlich oft und Kazuha kommt auch öfters mit, wenn Heiji in Tokio ist und eben Ran ist ja eh immer dabei. Wenn die in Osaka sind, ja, und die reden eben immer über ihr Liebesleben gegenüber Shinichi und Heiji und jammern sich da auch immer andauernd etwas vor. Naja, ihre Beziehung gegenüber Heiji und Shinichi, also Kazuhas Beziehung gegenüber Heiji und Rans Beziehung gegenüber Shinichi sind, die beiden Beziehungen sind eben ziemlich ähnlich, die keifen sich auch öfters gegenseitig an. Naja, und dann gab es ja noch die eine Folge, wo sie gleichzeitig eben ihre Liebe den jeweiligen anderen sagen wollten. Also Kazuha Heiji und Ran Shinichi. Ja, wo die dann aber beide doch gekniffen haben. Ja, und man kann eigentlich nur sagen, dass die doch eine ziemlich enge Freundschaft haben und so weiter und so fort. Trotz der großen Entfernung, das muss man mal schaffen. Dann kommen wir jetzt natürlich zu dem eigentlichen Hauptthema dieses Conan-Cast hier heute. Das ist natürlich die Beziehung von Heiji zu Kazuha und oder die Beziehung von Kazuha zu Heiji, je nachdem, worum man das nimmt. Und da wird uns dann jetzt Sarah etwas drüber erzählen. Ist natürlich ihr Thema hier heute, da soll sie auch das Hauptthema bekommen. Ja, also Heijis und Kazuhas Beziehung ist ja ziemlich, sie streiten sich ziemlich oft, genauso wie ja Ran und Chinichi, obwohl das natürlich mit Ran und Chinichi was anderes ist. Die wohnen, also sie sind ja ziemlich weit auseinander. Okay, eigentlich ja nicht, aber wie man es nimmt. Und zum Beispiel, also wie schon gesagt, sie sind ja auch schon Kindergartenfreunde, wie so oft bei Detective Conan. Ja. Haben sich eben schon ziemlich früh zusammengekettet, aber das habe ich ja eben schon mal gesagt. Eigentlich aus Spaß, aus Quatsch und Dollerei. Und haben dann aber die Schlüssel nicht mehr gefunden. Und mussten dann zusammen baden gehen und auf Klo. Und... Ja, das wusste ich so gar nicht. Habe ich das irgendwie überlesen, oder? Deswegen sagt Conan doch, dann sind sie doch auch Klo-Kumpels. Ich glaube, ich habe da so ziemlich alles überlesen, wenn es um Heiji und Kazuha geht. Stichwort hier, Klo-Kumpels, okay? Weil Heiji und Kazuha sind Klo-Kumpels. Ja. Laut Conan zumindest. Ja, und Kazuha ist sich sehr wohl bewusst, dass sie in Heiji verknallt ist. Hundertprozentig. Aber manchmal ist es so die Frage, ob Heiji weiß, dass er ein Kazuha ist. Denn manchmal stellt er sich doch ziemlich dumm. Er will es ihr einmal auf jeden Fall im Band 38. Am Ende traut sich aber dann doch nicht und meint nur, ihr Pferdeschwanz hätte gekitzelt, während sie zusammengekettet bei dieser komischen Trüsse da waren. Den Fall habe ich auch nochmal gelesen, das muss ich jetzt mal. War das noch irgendwann mal? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Das ist bei Shinichi und Ran doch schon häufiger. Kazuha wollte ihm auch mal die Liebe gestehen, wie ich schon gesagt, in den vorigen Kanzern, wie auch man das ausgesprochen werden mag. Das war Band 59 oder so. Mit Ran zusammen, aber das ging dann auch irgendwie in die Hose. Und sonst... Das ging in die Hose, hör auf mit diesen Doppeldeutigkeiten. Mann, du siehst einfach immer alles zweideutig. Das ist... Unsere Hörer denken nicht so. Was denkst du von denen? Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass sie sich seit dem Sandkasten kennen und... Das habe ich schon. Tun sie doch, ne? Ja. Ja, das habe ich trotzdem schon erwähnt. Und dass halt eine ziemliche Verbindung auch zu Ran und Shinichi besteht, die sich ja auch schon seit dem Sandkasten kennen. Und die sind eigentlich ziemlich ähnlich, würde ich mal einfach so behaupten, ohne dass ich jetzt hier der große Experte bin. Aber, ja. Ich finde, sie sind sich halt... Also die Paare an sich sind total ähnlich, aber total verschieden gleichzeitig. Und das finde ich halt ziemlich erstaunlich, wie Gosho Aoyama oder wie auch immer man den ausspricht, das hingebracht hat. Ja, das ist irgendwie so, dass Ran und Shinichi sich lieben und Kazuha und Heiji sich lieben, aber dass sie bei Mädchen und die beiden Jungen dann doch irgendwie so Freunde sind, dass sie zu viert irgendwie so zusammenpassen, so als ganzes Gebilde. Ja, bei Heiji und Kazuha würde ich noch das Wort fallen lassen, Hassliebe. Das ist vielleicht doch ziemlich wichtig bei den beiden. Ja, ich kann jetzt einfach mal die Frage stellen, wer glaubt ihr, kommt denn eigentlich eher zusammen jetzt? Hier Ran und Shinichi oder Kazuha und Heiji? Kazuha und Heiji wegen dem Umstand, dass Shinichi Conan ist. Ja, glaube ich auch. Oder je nachdem. Und den außer Acht gelassen? Stellt euch mal vor, jetzt wird Shinichi, Conan auf einmal wieder groß. Wer wird dann wohl er? Ran und Shinichi. Also ich würde sagen, wenn er jetzt wieder groß werden würde, würden Ran und Shinichi eher zurückkommen, weil er, glaube ich, in der Zeit als Conan, hatte ja schon oft versucht, wie er dann wieder Shinichi war, seine Liebe zu gestehen, aber wenn er von Anfang an Shinichi geblieben wäre, dann wäre diese Frage offen geblieben. Abgesehen davon, dass wir Heiji nie kennengelernt hätten. Oder doch eher Ran, hier Conan und Ai. Nein! Das ist ein anderes Thema, das hatten wir schon mal, da wollen wir jetzt nicht noch genauer drauf eingehen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal direkt weiter. Dann gibt es noch diese spannenden Filme, oder spannend weiß ich jetzt nicht genau, auf jeden Fall gibt es noch die Filme, in denen auch Heiji und Kazuha auftraten. Oder noch auftreten werden. Das waren Film 7, 10 und 14, soweit ich das hier stehen habe. Ich weiß natürlich nicht. Ja, die kommen noch in 3 und in. Ja. Und in 13 kommen die auch vor. Ja, keine Ahnung, das kenne ich mich nicht mit aus. Ich kenne mich ja sowieso nicht mit dem ganzen Thema hier aus. Dann überlasse ich jetzt einfach mal Sarah das Wort. Und zwar will sie uns jetzt etwas über Film 7 erzählen. Ja! mein Lieblingsfilm. Also, im Film 7 geht es ja hauptsächlich um die zwei. Denn da steht ja, also am Anfang sieht man Heiji, wie er klein ist, ein Mädchen unter einem blühenden Kirschbaum stehen sehen. Und sie singt ein Lied und spielt mit einem Ball. Ach, und diese berühmte Szene, jetzt erinnere ich mich. Ja, genau, diese berühmte Szene. Ja, seitdem versucht Heiji immer herauszufinden, wer das war, weil er meint, es wäre seine erste große Liebe gewesen. Ja, er hat ja so viel mit ihr geredet, kein einziges Mal. Und hat eine Perle gefunden an der Stelle, auf den ersten Blick eben, das ist in Detective Conan wieder so. Im Alter von 9 Jahren, ja. Vierte Klasse war er zumindest, sagt er zumindest. Und dann hat er eben eine Perle gefunden an der Stelle, wo das Mädchen war und denkt, die gehört ihr. Ist aber nicht so. Das war irgendwie eine Byakugu, keine Ahnung, von einem Buddha. Und immer wenn er jetzt nach Kyoto fährt, sucht er seine erste große Liebe. Ja, die werden auf jeden Fall, Kazuma wird entführt, ziemlich am Ende zwar, aber sie werden entführt. Und Heiji will sie zwar retten gehen, aber da er mitten im Film irgendwann angegriffen wird und dadurch ziemlich bedröppelt ist, kippt er um und wird von Con ins Krankenhaus gebracht. Con wird dann zu Shinichi und geht dann Kazuma retten, als Heiji verkleidet. Ja, das klappt aber auch nicht so ganz, weil Shinichi dann wieder zu Con zu werden droht. Und dann kommt auf einmal doch wieder Heiji, ziemlich verwirrend. Rettet dann weiterhin Kazuma. Dann sind die in einem Raum und da ist eine riesige Wand mit Schubladen. Und in einem meinte Kazuma, wäre ein Schwert und in einem Pfeil und Bogen, aber das interessiert ja Heiji nicht, sondern eher das Schwert. Dann versuchen die jetzt herauszufinden, welche Schublade das ist bei diesen tausenden von Schubladen und die erkennen, dass das die Straßen von Kyoto sind auf den Schubladen. Und ja, dann fängt Heiji versucht dann an das Lied zu erinnern, was damals das Mädchen gesungen hat. Und Kazuma fängt dann an das Lied zu singen und dann merkt Heiji, dass sie das Lied kennt und dass dem Mädchen damals ziemlich ähnlich kommt. Ja, die zwei können auch entwischen, indem Heiji voll cool das Schwert da in Zeitlupe aus dem Schrank zieht. Ja, am Ende des Films findet dann Heiji tatsächlich heraus, dass Kazuha das Mädchen war, damals unter dem Kirschblütenbaum. Seine erste große Liebe. Ja, der Film war ja schon ziemlich interessant. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach direkt weiter mit dem 10. Film. Und da erzählt uns jetzt Moni was drüber. Ja, also Film 10 ist jetzt nicht so der Heiji-Kazuha-Film. Also hier geht es erstmal um Conan und Kogoro, die mit den Detective Boys und Ran und Sonoko in einen Vergnügungspark eingeladen werden. Und während die Detective Boys mit Ran da eben reingehen in den Vergnügungspark mit VIP-IDs, müssen halt Kogoro und Conan den Fall lösen. Angeblich zumindest, bis der mysteriöse Klient auftaucht. Ja, eben sagt ja, ihr müsst jetzt den Fall lösen, den ich euch gebe. Oder um 10 Uhr werden alle eure kleinen Freunde explodieren. Und dann gehen halt Conan und Kogoro los und finden auch ein paar Hinweise und so. Und während Conan sucht, dann trifft er eben Heiji. Und da beginnt eben die Sache mit Heiji, der erzählt, dass Kazuha als in Anführungszeichen Geisel genommen wurde. Ja, was ihn aber anscheinend nicht so sehr zu stören scheint. Wobei man mit der Zeit immer mehr merkt, dass er eben auch sich um Kazuha kümmert und immer mehr versucht, eben auch diesen Fall zu lösen. Und ich glaube eher weniger, dass er das für die Detective Boys tut. Und dann merkt man eben, dass Kazuha ihm schon etwas bedeutet. Ja, und dann versuchen sie eben den Fall zu lösen und treffen noch auf Subaru Okia, bei dem auch irgendwer da in dem Vergnügungspark ist. Subaru und währenddessen Okia? Du meinst Sakura Hakuba? Subaru, Entschuldigung, Hakuba treffen sie nicht, Subaru Okia. Der ist da leider noch nicht dabei. Film 10 war da auch, glaube ich, noch gar nicht, deswegen habe ich selbst aufgeschrieben. So früh kann er noch gar nicht aufgetreten sein. Ja. Ja, mach ruhig weiter. Ja, und dann vor allem haben sie eben da den Fall gelöst und sind gerade in so einem Haus, so einem verlassenen Haus, wo sie gerade eben suchen. Und dann werden sie plötzlich angegriffen von so vermuteten Motorradfahrern. Und dann fällt Conan ins Wasser und alle, weil er mit dem Skateboard angeschossen wurde. Und alle denken sich, oh nein, was ist mit Conan passiert? Und dann hat ihn Heiji eben aus dem Wasser geholt. Und dann wird halt die Zeit total knapp, weil das halt eben ziemlich viel Zeit verbraucht hat auch. Und Kogoro geht hin und will was total Falsches auflösen. Und ja, dann versucht halt Heiji mit aller Macht, es noch rumzureißen. Ja, und danach haben sie halt noch Dings ein bisschen Spaß im Vergnügungspark, nachdem sie den Fall eben gelöst haben. Und währenddessen, während Heiji und Konda eben die Spuren gesucht haben, war Kazuha halt mit Siran und Sonoko begegnet und so eine Detective Boys. Ja, und die haben halt ihren Spaß gehabt. Also das ist nicht wirklich so der Heiji und Kazuha Film. Ja. Ich würde ja sagen, ihr könnt meinen Artikel im Wiki lesen, aber Philipp denkt ja, der ist noch nicht fertig. Ich wollte nur ein Open Ending lassen. Ist ja langweilig, wenn ich gleich verrate, wie es ausgeht, aber jetzt habe ich es eh verraten. Letztes Mal haben wir Schreibwettbewerb mitgemacht. Wieder. Jetzt sind wir wieder am Anfang des Casts gelandet. Also. Ja, genau, das war mein Artikel für letztes Schreibwettbewerb. Also wenn ihr euch den durchlest, dann wisst ihr, wie man es nicht macht. Das wäre jetzt gemein. So schlecht ist er nun auch nicht. Also ich, auf den letzten Platz war er garantiert nicht oder so. Irgendwie, ich glaube, im Mittelfeld oder so lag der. Auf jeden Fall. Aber eigentlich ganz in Ordnung. Ja, dann wollen wir jetzt auch nicht weiter vom Thema abkommen, sondern machen einfach direkt mal weiter mit Film 14. Und da kann ich euch auch heute mal noch was drüber erzählen. Ich muss auch noch irgendwas machen. Und zwar kann ich euch dann leider nur alle bisher bekannten Daten zusammenfassen. In Film 14, der ja dieses Jahr in Japan noch erscheinen wird, wurde in dem offiziellen Trailer auch Heiji schon gesehen. Ja, wie als Osaka in Aufruhr ist, da sieht man ihn eben, wie er mit Conan telefoniert und das Luftschiff, also das Zeppelin, das soll ja auch von Tokio nach Osaka fliegen, während es dann von Kaito Kid und einer Verbrecherbande überfallen wird. Genau, und dann ist es eben anzunehmen, dass es da dann landen wird und dann eben auch Heiji und vielleicht auch Kazuha auftreten werden. Aber von Kazuha ist bisher noch nichts gesehen. Doch. Kazuha war zu sehen. Sie stand mit Heiji auf der Brücke. Doch. Während er mit Conan telefoniert hat. Ich hab da jetzt nicht ganz so drauf geachtet. Ich hab den Trailer einfach durchgezogen wie alle anderen. Natürlich gibt es hier Dankeschön. Die ganzen Heiji-Freaks, die da genau Dankeschön. Auf Heiji und Kazuha achten. Ist das so? Ja, würde ich sagen, haben wir dieses Thema hiermit beendet und dann sollten wir auf jeden Fall nochmal zu unserer Meinung kommen. Also ich fange einfach mal direkt an. Und sag euch einfach mal, dass ich Heiji und Kazuha für die Serie Detective Conan eigentlich komplett überflüssig finde. Sie sind zwar nett, wenn sie mit dabei sind, aber halt nicht so super interessant. Zwar spannender als die ganzen Polizei-Liebesdinger da und so, aber ja, stellen halt das Gegenbild zu Conan und Ran da und sind ja nett, wenn man mal in eine andere Gegend fährt und so, aber also unbedingt bräuchte ich jetzt nicht, da werde ich gleich wieder ziemlich einen Ärger kriegen, was ich hier sage. Genau, also ich finde sie nicht sonderlich interessant, ich habe auch nicht so alles ganz genau gelesen, wo sie mal auftreten. Ich denke einfach mal, sie sind eigentlich mehr oder weniger dazu da, dass die Bände mit Inhalt gefüllt werden, aber auch mal eine interessante Abwechslung, also so ganz niedermachen möchte ich die beiden jetzt hier nicht. Es ist schon interessant, wie die da manchmal auftreten und ihre Eltern. Oder auf jeden Fall Heijis Vater, der, wie hieß er noch, Heizo oder so? Heizo. Heizung. Ja, der ist ja auch mal wieder so eine Sache, dass da irgendwie wieder Verbindung zur Polizei besteht und dass dann Kazuhas Vater da auch irgendwie so war oder ist oder so. Wie gesagt, ich kenne mich ja nicht so aus, aber ist auf jeden Fall ziemlich interessant, was da so mit den beiden los ist. Genau, dann gebe ich einfach mal meine Meinung ab und ja. Frag euch mal nach eurer Meinung. Also ich finde Heiji ganz wichtig, ganz doll wichtig, weil erstens habe ich vorhin ja schon gesagt, dass er eine Bezugsperson ist für Conan und zwar eine sehr wichtige, weil so einzigartig ist er sozusagen für Conan, aber das habe ich ja vorhin. Und finde ich Heiji noch ganz wichtig, aber den zweiten Grund habe ich jetzt leider vergessen, deswegen können die anderen jetzt mal labern, wenn ich mir den zweiten Grund überlege. Ich finde Heiji und Kazuha, okay, Kazuha weniger wichtig, aber Heiji auf jeden Fall als Bezugsperson eben zu Conan. Ja, aber das haben wir ja alle schon erwähnt. Ach, ich finde die einfach toll. Ich auch. Ich liebe den Humor von Heiji. Was liebst du an Heiji? Ja, ich auch liebe den Humor. Also eigentlich wurde ja schon alles gesagt. Ich finde nur, dass eben in den Folgen, wo Heiji und Kazuha bei sind, dass die eben auch viel spannender sind als jetzt zum Beispiel da, wo die Detective Boys bei sind. Ja, sonst wurde eigentlich alles schon gesagt. Das ist auch hier so ein anderes Thema. Ja, das stimmt auch. Wenn diese Langweiler da wieder immer dabei sind. Gut, damit wären wir, glaube ich, am Ende angekommen. Philipp hat zu diesem Thema eh nichts zu sagen. Und wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden, kommen wir zu keinem Ende. Ich würde einfach mal sagen, dann marschieren wir jetzt einfach mal ab ins Outro oder Off-Topic am Ende des Casts. Und ja, sag dann tschüss und freue mich auf die nächste Ausgabe nächste Woche. Ich hoffe, ihr hört dann auch wieder zu. Dann würde ich sagen, hören wir uns gleich im Outro. Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier im Outro. Ja, war ja eigentlich ein ziemlich spannender Cast heute mal, wo ich auch nicht ganz so viel Ahnung hatte. Wo wir alle ausgeflippt sind. Du nix bist ja, genau. Ist echt so. Ja, aber letzte Woche muss ich den Cast mit Christian alleine machen. Ja, ja, das ist richtig so. Ja. Gut, ich war ja bei meinem Vater, obwohl ich im Internet... Ja, da würde ich einfach mal direkt, ich frage einfach mal Nadel, wie es denn heute so war oder überhaupt, ob sie noch mal Lust hat, wiederzukommen oder. Ach, scheiße. Natürlich. Jetzt so eiskalt. Ja. Nein! Würde uns auch sehr freuen. Also, ich fand die Cast eigentlich recht interessant heute, auch mal mit ein bisschen anderen Themen, wie gesagt, wo ich nicht ganz so viel Ahnung von habe. Ja. Dann ja, du konntest jetzt mal endlich was erfahren, ne? Ja. Ich habe mich einfach mal dezent rausgehalten und euch das die Bühne überlassen, damit ich hier nicht die ganzen Hörer alle verwirre. Habe ich am Anfang schon getan, aber... Ja gut, und dann sage ich jetzt mal kurz noch was zwischen rein an alle Schüler in Bayern und andere Bundesländer, die es betrifft. Fröhliche Osterferien! Oh, yay! Ostern! Ich hab noch Schule, seid ruhig. Ja, ja. Wir aber nicht. Ja, aber doch nicht. Eine Woche noch. So, dann würde ich sagen, wollen wir den ganzen, das Outro hier auch nicht mit irgendwelchen sinnlosen Themen voll labern und machen wir mal wieder was Sinnvolles. Und dann, ja, würde ich einfach mal sagen, was habt ihr letzte Woche gemacht? War da irgendwas Spannendes, was man unbedingt erwähnen sollte? Oder, letzte Woche? Moni. Nadel. Ich hatte am Donnerstag Auftritt und es ist gut gelaufen. Wieder mal tanzen. Und morgen ist Abschlussball. Das heißt, wieder mal tanzen. Also am Samstag. Also eigentlich gestern war Abschlussball. Und es war ganz toll. Oder wird zumindest ganz toll. Und am Sonntag, das heißt heute, ist, war... irgendwie sowas, oder vielleicht auch nicht, wenn es sich verzögert, Medaillentest, mache ich Aushilfe, und das wird, ist, war auch ganz toll. Genau, kommt alle Moni beim Tanzen zu sehen, das ist sehr wichtig, sie braucht eure Unterstützung. Ja, was habt ihr in der Woche so gemacht, Sarah, Nadel, oder soll ich erstmal? Wir waren zusammen in der Schule, ne, Nadja? Ja. Und tanzen war ich. Das war sehr interessant. Interessant. Wir haben am Dienstag frei gehabt. Ja. Wieso das? Hitzefrei? Nein. Nö. Keine Ahnung. Nein. Irgend so ein Test wurde ausgewertet. Wäre 8. Und vielleicht. Ich blick da gar nicht durch. Okay. Nein. Aber ich blick da gar nicht durch, warum wir frei bekommen haben. Ist ja auch egal. Hauptsache Frei. Ja. Ich habe letzte Woche auf jeden Fall war ich auch in der Schule und dann haben wir gleich 3 blöde Arbeiten geschrieben. Chemie, Physik und Mathe. Okay. Das wird jetzt alle unter euch freuen. Ich habe jetzt alle hier bei mir ausgelacht, ist dir das klar? Alle, die das gehört haben und bei mir in der Gegend wohnen, lachen dich gerade aus. Das fand ich über. Weil du Chemie sagst. Ja, eben, deswegen sage ich alle bei uns lachen dich aus. Ja, und? Was heißt bei uns so? Vielleicht habt ihr ein anderes Fach. Was ist diese Woche? Das sind ja nicht so viele, das ist nur Christian und sonst wohnt da unten ja keiner, die sind alle ausgewandert. Wir hörten unseren Cast alles, also keiner, also ist auch egal. Wo machen wir das eigentlich? Ja. Genau, da haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar kommt jetzt der Monat April. Nächste Woche ist dann da. Der 4. April, wenn ihr den nächsten Cast hören werdet. Denn heute ist ja der 28. März. Hoffe ich mal, dass ich das rechtzeitig mit dem Schneiden hinkriege. Heute ist ja Christian nicht da, unser Cutter. Deswegen darf ich mich mal mit dem Schneiden versuchen und hoffe, dass ich da... Wuhu! hoffe, dass ich das schaffe und dass der Cast auch am 28. März rechtzeitig rauskommt. Auf jeden Fall haben wir uns für den April etwas ganz Besonderes ausgedacht, und zwar wird da ja der 14. Kinofilm in Japan erscheinen. Und dann haben wir uns gedacht, stellen wir den April doch mal in das Zeichen von Kaito Kid. Yay. Und dann haben wir da vier spannende Themen rund um den Magier unter dem Mondschein oder wie auch immer. Genau, dann beschäftigen wir uns nächstes Mal mit dem Kaito Kid Manga, der in Japan auch unter Magic Kaito bekannt ist. Ich weiß, da haben nicht so ganz viele Ahnung drüber. Ich habe die Bände hier stehen und ich noch auch nicht gelesen. Also ich habe Band 1 habe ich nicht, der fehlt mir ja, natürlich. Ja, irgendwie, der, den kann man irgendwo nirgendwo kaufen, das war scheiße. Ja. Ja, auf jeden Fall werden uns da wahrscheinlich ganz viele Sprecher noch fehlen. Nee, ich kann auch mitmachen, denn ich habe alle die von Nadja gelesen. Ja, das ist gut, das wusste ich gar nicht so. Ich habe euch die Woche gar nicht zugehört. Ich war die ganze Zeit mit dem Lernen beschäftigt für meine drei Tests und Arbeiten hier. Da. Ja, auf jeden Fall beschäftigen wir uns dann nächste Woche mit dem Kaito Kid Manga. Und ja, dann werden wir da mal genauer drauf eingehen, ehe wir dann natürlich noch uns näher mit den Kinofilmen beschäftigen werden, in denen Kaito Kid auftrat. Und natürlich auch noch ganz speziell in einen Cast dem 14. Kinofilm widmen werden, der ja noch rauskommt. Genau, dann wisst ihr schon mal, was euch nächste Woche erwartet. Hoffen dann mal, dass ihr dann auch wieder zuhören werdet und wir euch heute nicht zu sehr mit unseren langweiligen Themen hier gelangweilt haben. Also ich fand's auf jeden Fall langweilig. Wir nicht. Ich konnte mal gar nichts sagen. Das war so... Okay. Nur Jungs halt. Ja, ich muss mich heute mit drei weiblichen Mitgliedern auseinandersetzen. Das geht mal so gar nicht. Christian, komm wieder zurück und schneid mir vor allem den Cast wieder. Ich habe da keine Lust zu. Tja. Aber sag das nicht, weil dann denkt er sich, wieso sollte ich das machen? Ja, dann frage ich im Forum, ob das jemand anders machen kann hier. Da könnt ihr euch schon mal... Alle, die das jetzt hören, die können sich mal dafür bewerben, hier den Cast zu schneiden. Und nachher bekommen wir wirklich ganz viele Bewerbungen so. Ja, also wir würden uns freuen und Christian wahrscheinlich am meisten. Ja, nächste Woche, ich denke mal, dass er auch wieder dabei sein wird. Er hat ja von diesem Thema auch nicht so viel Ahnung und dann war auch irgendwie, ist er privat verhindert. Hoffentlich wird er dann nächste Woche wieder mit dabei sein, damit ich nicht ganz alleine dastehe und über die Kaito Kid Mangas labern muss, wovon ich dann auch wieder keine Ahnung habe oder nicht ganz so viel. Ich werde mir die in der Woche alle nochmal reinziehen jetzt hier. Ich habe ja nur 2, 3 und 4, Band 1 muss ich wahrscheinlich noch bestellen. Ja. Ich habe auch zu tun mit der... Ich habe mir die neue Pokémon-Edition bestellt. Kann ich ja vielleicht nochmal anmerken. Die werde ich jetzt die nächste Woche die ganze Zeit zocken und dann... Ich merke schon, ich muss mein ganzes... Alles, was ich hier im Cast nicht gesagt habe, muss ich jetzt hier im Outro nachholen und jetzt hier rede ich die ganze Zeit. Ununterbrochen reden. Na super. Sag doch auch mal was. Oder wollen wir jetzt hier... Was einen Schlussstrich ziehen. Ja, dann... Ja, würde ich einfach mal sagen, beenden wir das Thema hier und freuen uns schon mal auf den nächsten Cast und hoffen, dass ihr da auch einschalten werdet und ja, dass wir euch dann über die Kaito Kid Mangas informieren können, wovon es ja leider nur 4 Stück in Deutschland und Japan bisher gibt. Aber, was noch zu den News gehört, der soll ja jetzt auch angeblich in einen Anime verfilmt werden. Das ist für alle weiblichen Moderatorinnen, also Fangirl-Kreis. Die werden sich schon wieder so freuen. Das gibt's ja mal gar nicht. Jetzt hier 2 Wochen lang irgendwelche Themen, wo ich mal gar keine Ahnung habe und mich die ganze Zeit der weiblichen Bürokratie hier beugen muss. Sehr schlimm. Ja. Genau, dann würde ich mal sagen, beenden wir den Cast hier einfach mal und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.